Dann starte ich mal die Aufnahme um 20:35 Uhr. Heute ist der 15.12. Wir haben den vierten Bericht aus Europa und anwesend sind heute die Angelika und der Nico und werden uns bestimmt was zu ihren Dingen jetzt erzählen. Wer von euch möchte anfangen? Och, ich war die letzten Male immer der Erste. Sagen wir mal Nico, mach Ladies mal, ich first. bin gerade reingekommen, überhaupt noch nicht orientiert. Jo, Nico, was? Ja, okay, dann. Ja, was gibt's Neues? Genau. wie angekündigt, habe ich dieses Mal mehr zu berichten, auch wenn unser Antrag zur europäischen Arbeitslosenversicherung nicht wie angekündigt abgestimmt wurde, also ich das Ergebnis jetzt hier noch nicht präsentieren kann, hat aber folgenden Hintergrund. Nachdem wir das im Plenum diskutiert oder beredet haben, ist er in den Ausschuss überwiesen worden. Dort wurde aber noch nicht weiter, wurde noch nicht weiter behandelt und vor allem noch nicht abgestimmt, weil es da noch Gesprächsbedarf gibt, so wurde zumindest angedeutet von Rot-Grün und ja, da haben wir den Antrag dann geschoben, weil wir uns da jetzt nicht die Blöße geben wollten, möglichen Kompromiss von vornherein abzublocken. Ich bin aber nach wie vor skeptisch, ob das dann tatsächlich zu einem Erfolg führt, also ob es da eine Einigung gibt oder ob das jetzt nur, naja, vorgeschoben war. Aber da das jetzt in meinen Augen nicht besonders zeitkritisch ist, haben wir uns da die Zeit genommen und sind mal gespannt, ob da jetzt vielleicht über die Weihnachtszeit bei Rot-Grün irgendwie so ein bisschen solidarische Gedanken wachsen und sie dann vielleicht auch noch eine Möglichkeit sehen, mit auf den Antrag drauf zu gehen und den dann zu unterstützen, was ein schönes Signal wäre. Komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Von der Antragsseite zur Komplettierung, was bei uns gelaufen ist, darf ich noch auf den LuxLeaks-Antrag von uns verweisen, den wir im letzten Plenum ebenfalls eingebracht haben, den wir jetzt dann auch noch im Ausschuss behandeln werden. Wir haben uns also der Thematik der Steuerschlupflöcher auf europäischer Ebene und da insbesondere Luxemburg angenommen. Wir fordern eben, dass mit diesem ruinösen Steuerwettbewerb aufgeräumt wird, so wie wir es auch schon bereits vor einem Jahr getan haben mit dem Lizenzbox-Antrag, wo wir uns eben eines besonders perfiden Steuerschlupflochs uns da angenommen haben, gefordert, schon vor über einem Jahr gefordert haben, dass diese Missbrauchsmöglichkeit für Konzerne geschlossen wird und eben auch jetzt das mit den LuxLeaks betraf ja vor allem sogenannte Tax Rulings, also Steuervereinbarungen zwischen Konzernen und Mitgliedstaaten, also im Staat Luxemburg. Und dagegen haben wir uns auch gewandt, gesagt, dass sich die Landesregierung dafür einsetzen soll, auf allen möglichen politischen Ebenen, dass diese Praxis gestoppt wird und auch mal prüfen soll, ob es denn nicht eine Möglichkeit gibt, dass man nicht mehr mit solchen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Steuerberatungsgesellschaften zusammenarbeitet, die einen Großteil ihrer Energie und ihrer Zeit darauf verwenden, die Solidargemeinschaft, das Land und so weiter, die Kommunen zu schwächen und den Steuereinnahmen vorzuenthalten. Da bin ich auch mal gespannt, wie da die weitere Diskussion verläuft. Ja, das ist, was an Anträgen aktuell bei uns aus europäischer Sicht läuft. Und ein besonderes Highlight war letzte Woche die Informationsreise und auswärtige Ausschusssitzung unseres Ausschusses in Brüssel. Das machen wir ja ein, zweimal im Jahr. Dass wir nach Brüssel fahren, ist von Düsseldorf jetzt auch nicht so ewig weit weg. Von daher bietet sich das an. Und da haben wir uns einmal die Arbeit im Ausschuss der Regionen erläutern lassen, wo auch ein Ausschussmitglied ist auch Mitglied im ADR, also in diesem Ausschuss der Region. Und dann haben wir uns noch die ständige Vertretung der Bundesrepublik bei der EU angeschaut, haben dort mit dem Botschafter kurz sprechen können. und haben auch noch einen Vertreter des Ministerrates da gehabt, also kein Politiker, sondern ein Generaldirektor, der dort so ein bisschen die Geschäfte sozusagen managt und insofern da auch ganz gute Einsichten vermitteln kann. Und am Freitag hatten wir dann eine Ausschusssitzung, wo wir uns um die Themen TTIP, Migrations- und Flüchtlingspolitik der EU gekümmert haben und dann noch mit einem, also da war einmal ein Vertreter der EU-Kommission, der Dr. Schmitz, NATO, die EU handelt, die Verhandlungen mit den und die Migrations- und Flüchtlingspolitik haben wir uns von einer Referentin des Landes NRW erläutern lassen und dann war noch ein Gast dort, die mögliche Zukunft der EU, wie geht es weiter, war ein Vertreter von einem Think Tank da, vom European Policy Center. Und das war auch ganz aufschlussreich. So, wenn da noch Fragen sind, kann ich gleich nochmal drauf eingehen, konkret, aber so jetzt als Einstieg, als Erstüberblick, was gelaufen ist, soll es mal, will ich es mal da bewenden lassen, um hier nicht zu lange zu monologisieren. Jo, danke dir. War schon interessant. Fragen dazu? Gut, offenbar nicht. Links zu den einzelnen Sachen finde ich auch auf der Piratenfraktion NRW-Seite, ne? Ja, ich weiß über das Wochenende noch nicht dazu gekommen, den Bericht im Anschluss an die Sitzung mich hin kann das noch mal auf meinem Blog und auch dann auf den Fraktionsblog packen. Soll ich da mal weitermachen? Ja, klar. Nico, ich habe dich jetzt in Teilen ganz schlecht verstanden. Wenn euch das jetzt auch so geht, grätscht bitte dazwischen, weil das ist ja einfach ärgerlich. Bei mir geht es auch schnell und kurz. Aktuell haben wir ein erstes Treffen gehabt der Ausschüsse, Europaausschüsse von Hamburg und Schleswig-Holstein. Das hätten wir uns sparen können, weil der aktuelle Vorsitzende, der auch das Lied hatte in Hamburg, ist FDPler und hat Angst, dass er nicht wiedergewählt wird. Die Wahl ist am 15. Februar. Und bei allen Themen, die wir angesprochen haben, hieß es, dazu können wir nichts mehr sagen. Das Zweite, was für uns Piraten spannend ist, wir haben ja eine ziemlich rege Diskussion über Integration, Flüchtlingspolitik und vieles mehr. Und haben jetzt erreicht, dass wir nicht nur im Innen- und Rechtsausschuss eine schriftliche Anhörung zu dem ganzen Bereich haben, inklusive Unterbringung, sondern jetzt auch eine mündliche Anhörung auf unseren Antrag hin im Europaausschuss beantragt haben. Und wir haben beantragt, unter anderem zu hören, also es ist dann nicht schriftlich, sondern mündlich, Vertreter von Frontex. Und zwar immer jeweils Brüsseler Leute, die auch Deutsch sprechen, weil wir keine Dolmetscherkapazitäten haben. Jemand vom Bundesamt für Migration, von der UNO-Flüchtlingshilfe, von Xenion, das ist die psychosoziale Hilfe, UNHCR, ständige Vertretung Bundesrepublik Deutschland und Borderline Europe. Das wird relativ zeitnah stattfinden. Und soweit es euch dann interessiert, wir sind dabei zu basteln an einem Kompromiss oder auch an einem Alleingang zur Einrichtung eines Ausschusses für Integration und Flüchtlingspolitik. Den gibt es in NRW schon. Und nachdem ich den getroffen habe bei uns in Schleswig-Holstein, habe ich die Initiative bei uns gestartet. Jo, hast du ein Datum schon dafür? Was habe ich bitte? Du ein Datum für diesen, für die mündliche Anhörung hast? Nein, noch nicht. Wir haben jetzt gerade die Vorschläge eingereicht und die Gliederung der Themen. Die durften wir bestimmen aufgrund unseres Antrages. Und ich denke, das Datum wird in der ersten Januarsitzung beschlossen. Jo, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Weißt du, ob es einen Stream von gibt oder so? Unsere Anhörungen sind dann öffentlich und werden auch gestreamt über die Landtagsseite. Das würde ich natürlich transportieren. Aber es wäre natürlich auch spannend, von den anderen Europapiraten noch ein bisschen Input über Stand, gerade auch von Julia, meine ich. Diskussion stand Brüssel über Frontex und Co. zu bekommen. Ja, in der Tat. Ich glaube, Julia ist aber mit Urheberrechtszeug zugeworfen. Du, das ist Anfang nächsten Jahres. Ich werde das dann sowieso. Wir werden das versuchen, sobald wie möglich unsere Piratenkontakte zu schmeißen. Und es ist natürlich eine schöne Gelegenheit, dass wir da mit unseren Positionen auch mal einen Punkt setzen können. Vielleicht nicht nur in Schleswig-Holstein. Wie gesagt, der NRW hat den Integrationsausschuss schon. NRW, glaube ich, und Entschuldigung, Berlin, Saarland noch nicht. Berlin spielt das auch nicht so die Rolle. Aber das Thema, wenn wir es verbinden mit Rechtsextremismus, Anti-Islamismus und vielen anderen mehr, da könnte ziemlich viel drin stecken. Ja, auf jeden Fall, hört sich super an. Möchtest du da vielleicht noch was für die Bundeswebseite zu schreiben, wo wir gerade dabei sind, dass wir das ankündigen ein bisschen? Wenn wir unsere Kandidaten für die Anhörung durchhaben, gern. Das mache ich dann sowieso, weil für uns ist der Fokus als Schleswig-Holsteiner Unterstützung der Hamburger und das heißt Wahl am 15. Februar. Und da werden wir sicher auch das Thema spielen. Ja, super, melde dich einfach. Noch weitere Fragen an die beiden Abgeordneten? Ich hätte dann eine Frage, wenn jetzt keiner mit Konkreten kommt, weil Angelika sagte, ich sei schwer zu verstehen oder ich sei nicht ganz zu verstehen gewesen, wie auch immer, dann kann ich das natürlich gerne noch nachschießen und ergänzen oder wiederholen, wenn da Bedarf besteht. Also für mich ist es jetzt okay, Nico, was du gerade gesagt hast, nur deine Stimme ging ständig hin und zurück und es war recht schwierig. Also ich habe schon verstanden, natürlich. Aber es war schwierig, das zu verfolgen. Ah, okay, danke für den Hinweis. Dann liegt das hier an dem Headset. Dann muss ich mehr darauf achten, dass ich genau in das Mikro spreche. Ich habe so ein provisorisches Handy-Headset. Da ist das nicht so ganz optimal. Aber danke für den Hinweis. Ich hoffe, jetzt geht's besser. Job, jetzt warst du gut zu verstehen. Gibt es sonst noch was, was wir besprechen wollen? Gibt es noch Fragen an die Abgeordneten? Kommt, Kinders, die sind nicht so oft hier. Also ich würde einfach mal vorschlagen, jetzt so reingegrätscht, diejenigen, die Interesse an diesem Thema haben, ob wir nach der Hamburg-Wahl wirklich mal versuchen, ein Real-Life-Treffen zu machen. NRW oder Brüssel. Ich glaube, dass wir ganz viel in diesem Fachbereich machen, der wirklich themenübergreifend ist und viele es nicht mitbekommen. Und da die Fraktionentreffen nicht mehr stattfinden, wir vielleicht einfach sagen, wir nehmen uns vor, Anfang des Jahres mal einen Termin zu finden für ein Real-Life-Treffen, so bis März, sag ich mal, um die ganze Europaproblematik zu besprechen. Da gibt es so viel, das würde auch solche kurzen Mammelsitzungen stören. Ich habe mich jetzt auf das Wichtigste konzentriert, aber ich finde es schon ziemlich toll. Nico, was hältst du davon? Ja, da kam noch die Mumble-Umfrage rum. Daran habe ich mich auch beteiligt, manche, und hätte da die Termine angegeben, wo ich für ein Fraktion, also für ein Europa-Treffen zur Verfügung stehe. Oder habe ich da was falsch verstanden? Nee, ich glaube, das liegt an mir, weil ich habe drei E-Mail-Accounts und die AG Europa schafft sich nicht rüber auf meine Fraktionsadresse. Ich schaffe aber nur noch die Fraktionsadresse zu lesen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich die Mammelumfrage auf der Piratenparteiseite nicht gesehen habe und auch nicht mehr sehen werde, weil die schaffe ich schlichtweg nicht mehr zu lesen. Nee, das, nee, mein, ich dachte, da wäre von dir auch ein, oder von deinem Büro ein Link rumgekommen, meine ich, mit der Idee, sich zu treffen. Also, ich gucke nochmal nach, aber falls da irgendwas nicht geklappt haben sollte, dann an der Stelle, ja, bin ich immer gerne dabei und grundsätzlich für zu haben, müsste auch noch irgendwo ein Termin gehen, glaube ich. Es wird aber schon langsam wieder eng. Ja, ich glaube, das lag daran, dass das irgendwie im Dezember noch stattfinden sollte oder so. Und da hast du, Nico, glaube ich, nur einen Termin genannt und Angelika auch nur einen und dann hat es irgendwie nicht gepasst. Also. Ah, okay, so klärt sich das auf. Ja, nee, dann sollten wir sehen, dass wir das im Januar, Februar hinkriegen. Ich bin auch beim CCC in Hamburg. Vielleicht können wir da auch nochmal koordinativ tätig werden. Ich weiß nicht, wer da sonst noch da ist. Dann kriegt man ja vielleicht auch nochmal Sachen gemeinsam besprochen und vielleicht schon mal so einen groben Überblick, was dann laufen könnte und an welchem Datum. Nico, ist das vor der Wahl in Hamburg oder danach? Der CCC? Das ist ab dem 27. bis, ich glaube, 30. Dezember. Ihr könnt theoretisch auch bei unserer kleinen Sicherheitskonferenz in München vorbeischauen. Das wäre natürlich das Beste. Da hätten wir genug Zeit, um dann solche Sachen auch noch zu besprechen. Nico, komm zu. Nee, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Wann ist die? 24. 25. Januar, so eine Woche vor der anderen Münchner Sicherheitskonferenz. 24, 25, da muss ich gleich mal schauen. Sage ich gleich, kann ich gleich was zu sagen. Das wäre echt cool, weil wenn wir eh schon in München sind, lass uns das da machen. Wundervoll, ihr kaspert das zusammen aus. Ich sehe das schon. Ja. Wollen wir es dann bewenden lassen? Und das Ja quasi ausklingen lassen? Jetzt. Haben wir schon nächsten Termin? Ich hatte ja mal angeregt, jeden dritten Montag im Monat. Wenn wir das weiter durchhalten, dann wäre der nächste Termin der im Januar. Und zwar der 18. Also ich mit Vorbehalt, ne? Weil wir starten ab 5. Januar Wahlkampf Hamburg. Und alles andere steht hinten an. Ja, okay, ich schreibe sowieso noch mal einen Reminder. Wie sieht das sonst aus mit Wahlkampfunterstützung in Hamburg? Hast du da von anderen Abgeordneten und so weiter aus NRW zum Beispiel oder so gehört, die da helfen wollen? Beziehungsweise gibt es da eine Möglichkeit? Weißt du da was, wo man da noch unterstützend tätig werden könnte? Es gibt eine zentrale Anlaufstelle in Hamburg und eine in Schleswig-Holstein. Aber Einzelheiten oder so kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Es ist ein bisschen schwer losgelaufen, weil die Wahlkampfauftaktkundgebung sollte am 13.12. sein. Die musste verschoben werden. Aber wir Schleswig-Holsteiner, die wirklich dank der Unterstützung aus Hamburg in den Landtag gekommen sind, wir werden ab 5. Januar nur noch Hamburg im Fokus haben, zur Wahl am 15. Februar. Aber zur Sicherheitskonferenz kommt man natürlich trotzdem. Könnte jemand freundlicherweise einen Link zu dieser Konferenz mir gerade in den Chat geben? Das hat der Alex schon gemacht. Pirate-Secon, also SECON.org. Im Ich muss mich korrigieren, der nächste Termin wäre der 19. Januar, nicht der 18. Ich war schon ein Jahr zuvor, schon ein Jahr weiter. Gut. Sonst noch was? Kleinen Augenblick, eine Minute, dann sage ich was dazu. Ich bin jetzt nur gerade hier mit dem Termin beschäftigt. Dann kann der Alex ja vielleicht was dazu sagen, was in was einen auch der Pirate Second erwartet. Alex? Ja. Möchtest du uns kurz sagen, was einen uns auf der Pirate Second erwartet? Genau. Also, wir haben da natürlich ein breites Spektrum an Referenten da. Wir haben die drei Hauptelemente, ja, neue sicherheitspolitische Herausforderungen, kritische Infrastrukturen und Terrorismus. Das sind die drei Punkte, die wir haben. Und ja, das hangelt sich alles daran entsprechend voran. Wir haben eine Reihe von guten Referenten. Die Angelika ist auch da. Bin ich auch sehr dankbar, dass ja. Da bin ich auch sehr dankbar, dass sie es einrichten kann. Dann haben wir also ihr könnt es auch auf der Webseite sehen. Also es ist einfach eine Konferenz. Konferenzsprache ist Englisch. Und da haben wir auch wirklich internationale Referenten da, wie zum Beispiel den Dr. Robert Imre. Der ist ein Spezialist für Terrorismus und andere Themen. Dann haben wir noch Dr. Daniel Jäger aus der Schweiz. Sagen wir es mal so, der ist die rechte Hand von der Miriam Dunn-Calvi. Die ist unter diesem ja etwas eigenen Begriff Cyber Warfare ist die ganz gut dabei als Dozentin in Zürich. Dann haben wir noch den Dr. Fassold da. Der hat wegen kritischer Infrastrukturen jetzt, wir wollten nicht immer die Netz, also die IT-Themen besetzen, sondern wollten dann auch mal in so einen kleinen anderen Einblick geben, der zum Beispiel wirklich das europäische Gasnetz mitgeplant, auch die Nord Stream Pipeline. Und ja, und wir hoffen jetzt natürlich, dass wir so einen kleinen, ja, also ein schönes, ja, eine schöne Konferenz abhalten können, eine Woche vor der regulären Münchner Sicherheitskonferenz. Ja, so ein bisschen piratische Konkurrenz machen sozusagen. Genau, wir haben uns eine Woche vorher platziert. Okay, das hört sich auch schon mal sehr gut an. Gibt es da irgendwelche Beschränkungen, Eintritt oder sowas, was man machen muss? Irgendwelche Anmeldungsformalitäten, sowas in der Richtung? Genau, also wir haben so eine kleine, wir haben so ein 20-Euro-Obolus dann entsprechend angesetzt. Also du kannst es bei der Registrierung, kann man sich anmelden und kann dann auch ja, kriegt dann auch entsprechend gleich die Bestätigung dafür, wenn man sich angemeldet hat. Es ist begrenzt mit 100 Teilnehmern, ne? Und ja, wie gesagt, wir haben dann eine ganz gute Location gefunden, wo man auch gute Bilder produzieren kann. Ja, genau. Also auf der Website, da ist auch eine Anmeldefunktion dabei. Ja, dann habt ihr es gehört, alle am 24. 25.01.2014 15 nach München zur PirateSecCon kommen. Genau. Und wir versuchen auch natürlich irgendwie so eine Art Bettenbörse, Couchsurfing irgendwie anzubieten. Ja, das findet ihr auch bei dieser Registrierung. Also wenn ihr euch angemeldet habt, dann vielleicht einfach mal so eine kleine Anfrage an die, ja, an unsere, an diese angegebene Mailadresse schicken. Genau. Danke dir dafür, Alex. Nico, bist du soweit? Ich bin da. Nee, Ich bin da. du wolltest doch gerade noch irgendwas sagen, oder nicht? Ja, ich wurde gefragt, wegen des European Policy Centers. Da habe ich jetzt zwei Links in den Chat reingegeben, einmal zum EPC und einmal zum Referenten, der Herr Emanuelidis. Interessanterweise Deutsch-Grieche. Er hat 8 Jahre in München zugebracht an der Uni. Und ja, ich kann euch, also das war eine sehr interessante Diskussion mit ihm und ich kann euch das Ausschussprotokoll nur empfehlen, weil ich denke, das ist doch recht aufschlussreich. Einmal für die Leute, die sich für TTIP interessieren, weil halt der Koordinator der EU-Kommission da war und da so ein bisschen, naja, nicht ja, aus dem Nähkästchen geplaudert, ist jetzt vielleicht falsch gesagt, weil die Leute wissen natürlich genau, was sie sagen dürfen und was nicht. Aber zumindest mal den aktuellen Stand referiert und andererseits eben das Gespräch mit diesem Herrn Emanuelidis, der halt so ein paar Einschätzungen aus seinen Studien oder aus seiner Studie wiedergegeben hat, muss man auch immer gucken, natürlich von welchen Interessen das gegebenenfalls geleitet ist. Aber ich glaube, so falsch liegt er mit der Analyse nicht. Und sobald das Ausschussprotokoll da ist, das wird jetzt sicherlich noch über die Feiertage dauern, schicke ich das mal rund oder twitter das mal, weil die Diskussion, also da gibt es langweiligere Ausschussdiskussionen zu den Themen. Und da würde ich mal ein Auge drauf werfen. Kurz zusammengefasst, meine Highlights aus der Sitzung, die waren auch immer nur jeweils der Slot 1 Stunde. Also hätte man auch sicherlich wesentlich länger darüber diskutieren können. Aber wie das nun mal so ist bei Reisen, ist der Zeitplan immer sehr eng getaktet. Jedenfalls bei dem Herrn Dr. Schmitz konnte man eben schon raushören, dass es jetzt so einen gewissen Strategiewechsel, will ich es mal nennen, gegeben hat. Dadurch, dass der EU-Kommissar gewechselt hat, es jetzt nicht mehr de Gucht ist, der halt eine sehr restriktive Informationspolitik gefahren hat und das ja sozusagen kommunikationstechnisch zumindest nach hinten losgegangen ist. Und man jetzt, ich sage auch mal, zwangsweise dazu kommen musste, daran was zu ändern, um das Imageproblem in den Griff zu kriegen und nicht allein schon wegen dieses Verhaltens sozusagen da Misstrauen weiter zu schüren und dass deswegen das ganze Projekt öffentlich vor die Wand zu fahren, so dass man jetzt zumindest bemüht ist, scheinbar mehr Informationen zu geben. Es wurde auch betont, dass das gesamte Verhandlungsmandat veröffentlicht sei, zugegebenermaßen nur auf Englisch, aber es sei auf der Kommissionsseite erreichbar. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu checken, aber ich gehe mal davon aus, dass der Mann keine Lügen erzählt hat. Und was halt interessant ist, so an den Details, ich glaube, die Diskussion, ob das ein gemischtes Abkommen ist oder nicht, da wird die EU-Mission sich nicht weiteren Widerstand offen und weiter darauf beharren, dass es ein reines Handelsabkommen ist, Und zum zeitlichen Akku Ablauf von zweiter Zeit höre ich dich schon wieder nicht mehr. Du hast Brüche. Du hast Brüche Okay. in der Wahrnehmung. Also, ich kann dich nicht immer hören. Okay, ich habe Mikro jetzt direkt vor Mund. Besser schaffe ich es, glaube ich, nicht. Dann muss ich da kapitulieren vor der Technik. Vielleicht spreche ich ein bisschen langsamer, dann geht es vielleicht besser. Also zum Zeitrahmen kann er natürlich kein festes Enddatum nennen, meinte aber, dass es in der Natur der Sache liegt, dass halt mit Ablauf der Präsidentschaft in den USA da auch der Zeitdruck steigt, so dass es wahrscheinlich nicht 2015 sein wird, aber er sich schon vorstellen könnte, dass es in 2016 dann soweit ist, weil halt der Handelsminister dann auch in den USA gegebenenfalls irgendwie einen politischen Erfolg verbuchen will für seine Amtszeit und das natürlich dann ein entsprechendes Projekt wäre, was sich eignet. Jetzt müsste ich mal gerade mal überlegen. Ja, wird man dann im Protokoll nochmal nachlesen können. Sind jetzt auch zu viele Details an der Stelle, aber das sind so zwei Aussagen, die mir wichtig erschienen. Und der Herr Emanuelidis hat dann eine Diskussion losgetreten, weil er halt meinte, halt, na gut, da ist er jetzt auch nicht, hat damit kein Alleinstellungsmerkmal mit seiner Aussage, dass er halt sagt, klar, die EU ist krisengeschüttelt und das Problem ist halt, dass nur noch negativ kommuniziert wird, dass wir auch eine Fragmentierung in der EU erleben, also so Ausfransungs Erscheinungen, also dass über den Austritt von Großbritannien spekuliert wird, ist eben kein gutes Zeichen, kein Zeichen von Stärke. Und was fehlt, sind die positiven Botschaften. Es wird irgendwie, die Player sind nicht mehr geneigt, nach Win-Win-Situationen zu suchen, was halt vorher Europa ausgezeichnet hat. Da hat er die Errichtung des Binnenmarktes herausgegriffen als sozusagen Großprojekt, woran man sich aufgerichtet hat und worauf man zugearbeitet hat. So etwas sieht er im Moment nicht. Und deswegen attestiert der EU eine Krise oder auch mehrere. Also das betont, es gibt nicht die alleinige Lösung oder das alleinige Problem, sondern es ist da ein Konglomerat, eine Mehrzahl von Krisen, die da ineinandergreifen, die es zu lösen gilt. Und er plädierte da für ein weiteres oder ein neues Großprojekt, was man als Idee, was als Idee herhalten soll, um Europa wieder zu einen nach vorne zu bringen. Und da sprach er von einer Energieunion, was man auch immer darunter verstehen muss oder kann. Ich denke, das ist also im Zusammenhang zu sehen mit dem Juncker-Paket, was er zwar grundsätzlich begrüßte, aber als viel zu niedrig oder viel zu wenig einstufte und er stellte sich da wohl doch etwas Größeres vor. Ja, so viel kurz gefasst aus dieser Ausschusssitzung zu diesen beiden Themenslots. Also ganz kurz, Nico hat da zu dem Emmanuelidis, der sagt zu dem Energieunion, das heißt natürlich auch Unterstützung der Atomkraftwerke. Also die wollen die subventionieren mit dem Juncker-Paket. Atomkraftwerke und Flughäfen und so weiter. Dass er das unterstützt oder dass es im Moment Bestrebungen von Großbritannien dahin gibt. Was war jetzt seine Aussage? Ja, ich denke, in Brüssel ist es Team Juncker. Also die EU-Kommissare, die werden da definitiv, was ich gelesen habe, auch von dem Grünen, na, wie heißt er gleich, Sven Giegold, auch klar gesagt, da geht ein Großteil des 300 Milliarden, wenn es ja eh nicht, aber dieser Milliarden, wo da aufgewendet werden, wird also ein guter Batzen in Energie, in die Subventionierung halt der Atomkraftwerke auch gehen, weil die ja jetzt auf dem Markt da Rückschläge haben, also so von wegen Marktverzerrung oder so, und die sind ja weniger produktiv jetzt und da wird was reingehen, vielleicht auch in die Errichtung neuer, ich weiß nicht, wo genau. Es gibt ja so in Tschechien oder so, gibt es ja noch Baupläne, Projekte für neue und in Flughäfen, in Großflughäfen und so, Großprojekte halt. Ja, dass 6 Milliarden in Abbau oder Neubau von Atomkraftwerken fließen sollen, ist bekannt, aber das ist das wäre mir jetzt neu, dass das die Position von Emanuelidis ist, aber ich habe es noch nicht gecheckt, aber er hat das definitiv so nicht gesagt. Vielleicht hat das mit impliziert, wobei ich das auch nicht glaube. Ich glaube, ihm ging es da auch eher um ja, Netzausbau und solche, ich glaube, transeuropäischen Netze war sicherlich auch mit die Stoßrichtung für ihn. Aber ist jetzt Spekulation, müsste ich nochmal genau recherchieren. Ja, wollte ich auch nicht sagen, Entschuldigung, dass es seine Position ist. Also Jobs und Wachstum ist halt seine Position, wie ich das auf Twitter so sehe. Aber ich denke, da ist da, also mit dem New Pact for Europe, ja, ist da, also ich würde da kritisch bei dem mal Vorsicht herangehen, weil der doch ziemlich auf dem Kurs, denke ich mal, ist, den neue ist auch Juncker und der damit so eingeleitet wird, dieser neue Wachstumskurs und so. Bin ich nicht groß Fan davon. Nö, bin ich auch Also nicht ich will da grundsätzlich jetzt Fan nicht von, einfach, aber aber ist ja die Frage, wie man das dann ausgestaltet. Ja, und da denke ich mal, haben wir ja auch schon Ideen vorgebracht und das kommt dann halt auf die Ausgestaltung an. Grundsätzlich glaube ich, fände ich so ein Leitprojekt, wo hinter dem sich Europa versammeln kann und woran es gemeinsam arbeitet, nicht schlecht, um den Zusammenhalt der Union zu fördern. Nico, erstmal danke. Es geht im Moment darum, dass wir gucken, weil erst nun mal da auf unserer Sicherheitskonferenz in München, das kann man dann ja auch richtig einordnen. Meine herzliche Bitte wäre nur wirklich, bitte keine wichtigen Informationen über Twitter. Also entweder wir kommunizieren, was inhaltliche Arbeit betrifft, über E-Mails oder ich klinke mich aus. Das meine ich nicht über Twitter. Und auch nicht über Facebook und was da jetzt alles so ankommt, sondern wir haben einen Verteiler für Europa und der NRW und Piraten und dann bitte über E-Mail, sonst geht das gar nicht. Und das zweite war die Frage, kannst du teilnehmen? Kann ich dir noch nicht, wichtige Informationen kommen auch per E-Mail, klar, machen wir ja auch jetzt schon seit geraumer Zeit. Ob ich teilnehmen kann, ich habe es mir unter Vorbehalt eingetragen. Das Problem ist, ich habe am Vortag noch eine Ausschusssitzung und darauf die Woche Plenum und ich mal gucken muss, wie ich das verpackt kriege. Verstehe ich gut, ist bei mir genauso. Jo, dann mal kurze Entschuldigung an Stefan Ochsenfurt. Ich habe dich wie viele lokal gemutet und eben dann einfach reingegrätscht. Das war natürlich so nicht gemeint. Du kannst ja auch durchaus konstruktive Beiträge liefern. Also ich wollte gerne noch eins erzählen, so als Schluss. Hau rein, klar. Okay, ich war auf der Europäischen Sicherheitskonferenz in Berlin. Letzte Woche oder vorletzte Woche, weiß ich jetzt nicht genau. Das Einzige, was ich, also das eine ist vollkommen klar und ich glaube, das sollte auch für uns eine Rolle spielen, die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konfliktes. Darauf gehe ich jetzt in Einzelheiten nicht ein. Was mich relativ beeindruckt hat, sind coole neue Vorträge der Rüstungsindustrie, wie sie Hightech, unbemannte Drohnen und alles Mögliche verkaufen. Und zwar im ersten Anspann immer. Und wenn wir nicht gewesen wären, wären so und so viele Flüchtlinge aus Irak, Syrien und so weiter gestorben. Und wenn wir uns weiterentwickeln, gerade im unbemannten Geschäft, dann schaffen wir so und so viele tausend Flüchtlinge vor Ort zu versorgen, brauchten dann nicht mehr zu fliehen. Das ist das erste Mal. Ich bin ja jedes Jahr auf dieser Sicherheitskonferenz und da kann man sich richtig schön ein paar Gedanken zu machen. Gut, dann kommen wir alle zur ersten und der zweiten Sicherheitskonferenz machen. Ein schönes Wochenende in München. Okay? Erstmal München im Januar. Nein, das ist wirklich spannend. Also wenn du dir anguckst, wie die Zahlen variieren, Rüstungsexporte und die Hightech-Industrie anfängt, ihre Fortentwicklung mit humanitären Katastrophen zu begründen, dann kriegst du wirklich das Kotzen. Okay, diese Begründung war mir bisher noch nicht bekannt. Ich habe nur die neuesten Zahlen vom SIPRI, kam ja gestern oder vorgestern raus, wonach die Rüstungsindustrie in Russland ganz gut zugelegt hat. In der Tat, da ist einiges in Bewegung. sehr spannende Dinge sicherlich zu besprechen. Aber wenn jetzt nichts mehr ist, beziehungsweise jetzt, also ich meine, ihr könnt natürlich gerne noch weiterreden, aber jetzt sind wir schon 40 Minuten dabei, würde ich den offiziellen Teil sozusagen jetzt ganz gerne beenden, wenn das in eurem Sinne ist. Absolut. Okay. Ja, super. Dann ja, es ist jetzt 21.15 Uhr. Ich danke natürlich der Angelika und dem Nico, dass sie da waren und uns Bericht erstattet haben. Hoffe, dass sie am 19. Januar vielleicht wieder dabei sind. Ansonsten kann ich nur sagen, schöne Weihnachten, guten Rutsch und ja, schon so früh irgendwie, dass man das sagt. Ne? Zu früh. Wir wuppen das einfach, alles klar. Ne? Und ansonsten müssen wir natürlich Hamburg 2015 rocken. Bis dann. Ciao, ciao. Oh, danke, Dito. Ciao.